Du zeigst dich heute in Perfektion. Und alles, was nicht läuft, das kann ich mal. Du hast doch wirklich keine Ahnung, was dich heute aufhält. Schwermut kennst du nicht und Treiben kennst du nicht. Du willst alles und noch viel mehr. Perfektion ist das, was dich befreit. Kannst du ohne sie nicht sein. Du bestimmst heute dein Ideal. Und alles, was nicht läuft, das kann dich mal. Du hast doch wirklich keine Ahnung, was dich erfüllt. Schwermut kennst du nicht und Treiben kennst du nicht. Du willst alles und noch viel mehr. Perfektion ist das, was dich befreit. Kannst du ohne sie nicht sein. Du kommst aus einer fernen Welt, in der die Vokabel unvollständig fehlt. Sie zersetzt durch Perfektion, ersetzt durch Perfektion. Du bist heute alles andere als perfekt. Und alles, was passiert, das kann dich mal. Du hast doch wirklich keine Ahnung, dass dich das heute zerstört. Schwermut kennst du nicht und Treiben kennst du nicht. Du willst alles und noch viel mehr. Perfektion ist das, was dich befreit. Kannst du ohne sie nicht sein. Du kommst aus einer fernen Welt, in der die Vokabel unvollständig fehlt. Sie zersetzt durch Perfektion, ersetzt durch Perfektion. Schwermut kennst du nicht und Treiben kennst du nicht. Du willst alles und noch viel mehr. Perfektion ist das, was dich befreit. Kannst du ohne sie nicht sein. Du kommst aus einer fernen Welt, ersetzt durch Perfektion. Perfektion.